Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. Wunderschönen guten Abend. Heute ist der 18. Nee. Der 11. Der 11., aber 1 und 8 auf jeden Fall. Ja, der 11.8.2019, ein Sonntag, ein regnerischer Sonntag. Aber es regnet erst seit kurzem. Genau, wenn nicht, dann ist das eine Wiederholung. Genau, ihr könnt uns hören unter 104,8 MHz oder auf querfunk.de im Livestream. Genau, heute haben wir natürlich wieder wunderschöne Themen für euch vorbereitet, mehr oder weniger schön. Auf jeden Fall einen interessanten Vortrag haben wir zumindest teilweise für euch, vorbereitet, zum Thema Antipolitik im Anarchismus. Dann haben wir Überregionales, ein Bundespotpourri aus verschiedenen Ländern. Und wir haben ein regionales Thema. Wir beschäftigen uns mit dem Bau oder Nichtbau der Nordtangente und der Südumfahrung Hagsfeld. Und natürlich haben wir wieder Was ist uns wichtig mit den unterschiedlichsten Terminen in der nächsten Zeit in Karlsruhe. Weil ein Sommerloch existiert nicht. Kommen wir zu in eigener Sache, und zwar, wie angekündigt, bieten wir euch Teile aus einem Vortrag vor, den die Libertäre Gruppe Karlsruhe organisiert hat. Dieser Vortrag hat am 13.05. in dem P8-Café stattgefunden, also in der Pennsylvania Straße 8. Also neben P8 gibt es noch so ein kleines Café, da hat es stattgefunden. Und der Vortrag hat den Titel Antipolitik im Anarchismus. Da hat der Jens Störfried darüber referiert und hat so ein bisschen probiert heraus, so die Widersprüche zwischen einem anarchistischen Politikverständnis beziehungsweise einer Kritik an der Politik, an der Politik irgendwie hat probiert, die Widersprüche herauszustellen und wie Anarchistinnen und Anarchisten mit diesem Widerspruch umgehen. Viel Spaß beim Anhören. Der Titel sagt das ja schon ein bisschen, also oder zumindest sollte es das so ein bisschen symbolisieren. Anarchismus und Politik ist irgendwie so ein bisschen ein schwieriges Thema. Geht es halt im Anarchismus darum, Politik zu machen? Also das wäre ja dann irgendwie eine anarchistische Politik, die anders wäre als andere Arten von Politik. Oder geht es im Anarchismus tatsächlich darum, Politik abzulehnen? Und wenn man sich jetzt immer die Frage irgendwie überlegt, ist die Antwort halt gar nicht so klar. Also klar ist natürlich, im Anarchismus wird der Parlamentarismus abgelehnt. Ne? Parlamentarische Politik ist halt nicht für Anarchismus. Ich will jetzt gar nicht sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich habe dazu natürlich auch eine Meinung. Aber Anarchistinnen lehnen Parlamentarismus ab. Und damit ja aber nicht eigentlich jetzt nur irgendwie ein Parlament, wo Leute rumsitzen und quatschen, sondern diese Form von Politik halt, ne, wo irgendwie Interessen vermittelt werden in einer Gesellschaft, die halt gespalten ist. Und gleichzeitig sagen ja viele Leute, nicht nur Anarchistinnen, auch was weiß ich, Linke oder so in anderen Gruppen, sagen sie auch, sie organisieren sich auch politisch, wenn sie sich halt selber zusammentun in einer kleinen Gruppe und selbst organisiert und vielleicht auch ein bisschen autonom handeln, dann sagen sie, okay, wir sind auch eine politische Gruppe. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das bei euch ist oder so, aber das scheint so ein bisschen so ein Widerspruch zu sein. Ne? Einerseits wird Politik abgelehnt, ne? Wenn man jetzt denkt so an so ein Ministerium, an Regierung, an so andere Institutionen. Andererseits sagen Leute eben auch in selbstorganisierten Gruppen, sie machen halt auch eine Politik. Aber wenn sie da auch Politik machen, dann ist es halt was ganz anderes als im Parlament, ist klar. Und man verwendet das gleiche Wort und das beißt sich so ein bisschen. Und das steckt eigentlich dahinter, weil für mich die Frage halt interessant ist. Ich weiß noch nicht, was die Lösung ist. Also ich werde euch auch keine Lösung heute präsentieren, sondern eigentlich nur Fragen aufwerfen. Aber wenn es gut läuft, dann waren sie halt interessant und bringen uns ein bisschen weiter. Und so hatte ich mir das überlegt in der Gliederung. Also Anarchismus ist, könnte man sagen, gleichzeitig eine soziale und eine politische Bewegung. Dann wird es tatsächlich ein bisschen theoretisch. Ich werde halt mal sagen, warum ich das Antipolitik genannt habe. Und die Frage dahinter ist aber auch eine spezielle. Wie wahrscheinlich viele von euch wissen, ist Anarchismus sehr vielfältig. Da gibt es sehr verschiedene Strömungen, die beißen sich auch manchmal so ein bisschen oder widersprechen sich teilweise. Deswegen ist für mich auch so eine Frage, was ist denn so der gemeinsame Nenner oder was ist denn so der Kern von verschiedenen Strömungen im Anarchismus? Wie geht das zusammen? Und da wäre eben so die These, dass diese Idee von Antipolitik, die ich euch vorstelle, vielleicht so eine Art Grundlage sein könnte, wo eben verschiedene Leute, die auch unterschiedlich sind, sich da wiederfinden, weil sie alle ein bestimmtes Problem mit Politik haben. Genau, dann gucken wir mal, was wir dann damit noch machen können vielleicht. Zwischendurch mache ich auch nochmal eine Pause wegen Rauchen oder Getränke oder und so weiter. Alles klar. Ja, naja, das habt ihr jetzt ja schon mitgekriegt zu meinem Hintergrund. Und mit diesem anarchistische Theorie, das kann natürlich schon gut sein, dass ich jetzt hier so ein paar Fachworte verwende oder sowas in der Art, dann meldet euch am besten einfach und ich versuche es gleich zu klären, weil manchmal fällt es mir halt dann auch nicht so auf. Aber von der Sache her ist jetzt hier nicht mein Ziel, irgendwelche Fachwörter zu präsentieren. Ja, also wenn ihr ein Verständnisding habt, dann hoffe ich, ich kann es gleich klären. Also hier könnte man sagen, okay, Anarchismus ist vielleicht gleichzeitig eine soziale und eine politische Bewegung. Was ist damit gemeint? Ne? Anarchismus ist ja nicht das eine Ding. Das ist ja nicht irgendwie zum Beispiel nur eine politische Richtung, wie es gibt halt irgendwie, was weiß ich halt, Konservative und Grüne und Liberale und Anarchistinnen oder sowas in der Art. Es ist schon eine bestimmte Weltanschauung, ne? Aber es ist gleichzeitig auch eine soziale Bewegung. Also Anarchismus gibt es, wenn auch nicht so besonders groß, und gibt es schon sehr lange, 140, 200 Jahre, je nachdem, wie man das zählt. Es gibt einfach immer wieder Leute, die sagen, wir sind Anarchisten. Das ist gleichzeitig dann auch eine Haltung, ja? Also wenn ich zum Beispiel ein Problem mit Autoritäten habe, wenn ich sage, okay, Gesellschaft ist halt zum Beispiel in Klassen gespalten oder auch in andere Ungleichheitsverhältnisse, Patriarchat, es gibt Herrschaft, aber es gibt auch die Möglichkeit, Herrschaft zu überwinden und in einer herrschaftsfreien Gesellschaft zu leben. Okay, jetzt vermische ich die ganzen Sachen schon, merkt ihr. Also da vermischen sich irgendwie die Philosophie mit dem, was man halt in der sozialen Bewegung macht und auch mit der Haltung, die man selber hat. Sagen wir mal, das Problem mit Autoritäten ist halt eins, was sich mir persönlich stellt, mit irgendwelchen Chefs oder Ämtern oder irgendwie, wenn sich Leute über andere stellen, und ich erlebe das. Es ist aber eben auch das, wie jetzt eben die soziale Bewegung halt funktioniert, dass sie halt Autorität halt kritisiert oder angreift. Es ist aber eben auch das, was dann die politische Philosophie ausmacht. Die Idee, Autorität oder Herrschaft ist problematisch. Wir können sie aber eben auch überwinden. Und das ist natürlich auch in anderen Strömungen so. Aber im Anarchismus kommt das halt, also es ist sehr unentschieden. Es ist halt das alles dreist zugleich. Haltung und Bewegung und eine politische Philosophie. Und so wie ich Anarchismus verstehe und auch schon die meisten Leute, steht Anarchismus jetzt nicht ganz für sich, sondern ist ein Teil des Sozialismus. Ja, man könnte das sehr unterschiedlich sehen, aber man kann es halt zum Beispiel so betrachten, dass Anarchismus eine der Hauptströmungen im Sozialismus ist, also auch historisch, dass man sagt, es gibt halt mindestens diese drei Stränge, ne? Also so Leninismus, jetzt wird es hier genannt, Sozialdemokratie und Anarchismus. Ihr seht das hier so ein bisschen, wie das so gedacht ist, ne? dass Anarchismus und Leninismus für eine Revolution eintreten, revolutionär sind, Sozialdemokratie nicht. Aber eben im Unterschied zu einem, was hier als Leninismus bezeichnet ist, würde Anarchismus und Sozialdemokratie halt keine Diktatur des Proletariats. Und die beiden, Leninismus und Sozialdemokratie, beziehen sich auf den Staat. Das ist der Unterschied zum Anarchismus. Aber ich glaube, es ist schon wichtig zu sagen, das ist trotzdem Teil Sozialismus, hat sich aus dem Sozialismus rausentwickelt. Und deswegen ist es halt auch schon so, dass im Sozialismus selber das Verhältnis zur Politik eben ambivalent ist, das heißt so zwiegespalten oder so zweiseitig. Genuiner Sozialismus habe ich ja hingeschrieben, das heißt sowas wie ursprünglicher oder so. Also wo sich der Sozialismus entwickelt hat als Strömung, Arbeiterinnenbewegung ist natürlich ein Stichwort, aber auch darüber hinaus, war schon dieses Problem mit der Politik da. Deswegen habe ich hier dieses Zitat halt aus dem Kommunistischen Manifest, wo eben steht, sind im Laufe der Entwicklung die Klassenunterschiede verschwunden und ist alle Produktion in den Händen der assoziierten Individuen konzentriert, so verliert die öffentliche Gewalt den politischen Charakter. Die politische Gewalt im eigentlichen Sinne ist die organisierte Gewalt einer Klasse zur Unterdrückung einer anderen. Wenn das Proletariat die Macht übernimmt und so weiter, die Diktatur des Proletariats an sich aufrichtet, so steht es dann da weiter, dann wird da eben eine Assoziation, eine freie Gesellschaft entstehen, wo die Leute halt wirklich eben aufeinander angewiesen sind und die Herrschaft eben aufgehoben wird. So die Idee, das hat sich natürlich nicht als so tragfähig erwiesen, so deswegen sind wir halt Anarchistin oder ich jetzt zumindest. Aber was jetzt schon drinsteckt, ist, dass Politik eben als eigentlich ein Problem angesehen wird. Politische Gewalt, und das meint Politik machen, dient dazu, Klassen zu unterdrücken oder Gruppen von Leuten letztendlich zu unterdrücken. Und umgekehrt, wenn die Herrschaft aufgehoben wäre, wäre damit auch die Politik aufgehoben. Es steht eben hier schon so drin, ne? Bei diesem Zitat, aber auch bei den Anarchisten selber. Also hier, die würde ich mal noch vorlesen, also zum Beispiel hier von Josef Peukert. Wir Anarchisten stehen auf dem Standpunkt, die Arbeiterschaft habe zunächst die wirtschaftliche Umgestaltung, das heißt die Besitzergreifung der sozialen Güter, zugunsten der Gesamtheit vorzunehmen und die gesamte Staatsorganisation, mithin auch die damit verbundene politische Macht, zu zerstören. Das ist ja so ein Klassiker, ne? Anarchisten wollen so den Staat zerschlagen und so. Hier haben wir es nochmal schwarz auf weiß, dass es auch niemand irgendwie vergisst. Also da gibt es natürlich auch im Anarchismus Leute, die das halt sehr unterschiedlich betrachten. was weiß ich, bei Gustav Landauer ist es zum Beispiel jetzt, der denkt es halt ein bisschen anders, aber es ist natürlich ein Teil vom Anarchismus. Und so schreibt ja auch der Bertrand Russell, der Syndikalismus entstand in Frankreich als Revolte gegen den politischen Sozialismus. Klar, damit sind jetzt hier so sozialistische Parteien gemeint, aber neben den Parteien an sich eben auch die Idee, was Politik ist. Und auch jetzt so in so einem aktuellen Text, in der direkten Aktion, schreibt der Holger Marx, die Spaltung zwischen Marxismus und Anarchismus vollzog sich ja gerade anhand der strategischen Frage, ob die politische Macht zu erobern oder eine soziale Revolution von unten zu machen sei. Also auch da wird eben das Soziale, die Gesellschaft sozusagen, dem Politikmachen entgegengesetzt, wird so eine Spaltung aufgemacht. Auf der anderen Seite gibt es dann auch sowas hier, schreibt der Peter Kropotkin auch schon sehr früh, eine freie Gesellschaft muss sich in harmonischer Übereinstimmung mit der neuen ökonomischen Geschichtsphase eine neue Organisation freier Gruppen und freier Gruppenföderation suchen. Also das ist soweit klar, ne? Wir wollen eine andere Gesellschaft, schreibt Kropotkin, die dann auch anders organisiert ist, freie Gruppen und die schließen sich zusammen, so das ist so der Kern von der anarchistischen Organisationsidee. Jeder ökonomischen Phase entspricht eine politische Phase und es würde nicht möglich sein, das Privateigentum anzutasten, fände man nicht zugleich einen neuen Modus für das politische Leben. Also Kropotkin ist ja Anarchokommunist, er sagt halt, ohne dass wir Privateigentum abschaffen, überwinden, wie auch immer, wird es keine wirklich andere Gesellschaft geben. Da können wir so dies und das machen, aber es wird keine wirklich andere Gesellschaft geben. Wir müssen an das Privateigentum ran. Und das bedeutet für ihn aber tatsächlich ja, dass wir er schreibt ja einen neuen Modus für das politische Leben finden, also uns anders politisch organisieren. Und das ist ja nun was ganz anderes als das, was wir vorher gehört haben. Hier geht es ja nicht darum, die Politik eben tatsächlich abzuschaffen, sondern uns anders politisch zu organisieren. Ja, also um das jetzt mal ein bisschen rückzubinden, das ist ja jetzt auch eher, ja, also jetzt eher zwar schon ziemlich alt, aber auch eher theoretische Aussage hier, ne? Da geht es ja auch darum, dass ja andere Verhältnisse ja schon eingerichtet sind, ne? Also es auch andere Wirtschaftsformen gäbe und so fängt wird es ja zusammengedacht, ne? Wenn wir anders halt irgendwie wirtschaften, dann bräuchten wir andere Modus, das politische zu organisieren. Also das bedeutet dann ja zum Beispiel, dass darüber nachgedacht werden müsste, wer hat welche Bedürfnisse, wie können wir die als Kommune zum Beispiel erfüllen sozusagen. Also was gibt es für Wohnraum hier, wer hat welchen, wer braucht welchen und dass die Leute, die halt keinen oder keinen vernünftigen Wohnraum haben, erstmal welchen kriegen. Also gerade bei uns ist es ja auch so, dass es vielen hochwertigen Wohnraum gibt, der halt leer steht, weil der zu teuer ist zum Beispiel oder halt die 5 Häuser, die jemand besitzt und so weiter. Also da gäbe es ja schon viel umzuverteilen, glaube ich. Und das wäre dann das Politische da dran sozusagen, zu gucken, wie man das halt anders organisiert, die Bedürfnisse von Leuten einsammelt und halt schaut, dass alle zum Beispiel eine Wohnung haben jetzt, ne? Wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Aber ich mache noch ein bisschen weiter. Was? Oder? Ja, nee, alles gut. Okay. Naja, wir werden, glaube ich, wir werden bestimmt einfach drauf zurückkommen. Gehe ich so mal so von aus. Ja, ich glaube, ich bin einfach nur anders aufgewachsen als ihr alle. Doch, das wissen. Also, ich meine, ich gehe davon aus, dass wir anders aufgewachsen sind, aber vielleicht doch nicht so anders. Naja, hier gibt es jedenfalls ein Zitat, was auch nochmal diese, ja, Doppeldeutigkeit oder Ambivalenz heißt das, ne? Unentschiedenheit zur Politik ausdrückt, so ein bisschen, naja, auch mittlerweile schon sehr alt, aber eben zumindest jüngeren Datums, da schreibt er, ich glaube Wolfgang Bayer, es geht um die Handlungsfähigkeit der Menschen, die Wiederaneignung der Politik durch gesellschaftliche Selbstbestimmung. Die Praxis ist dann Selbsttätigkeit statt Delegation von Verantwortung und Interessen. Genau, es ist auch Entzug sozialer, ökonomischer und politischer Unterstützung statt Wahl einer richtigen Partei. Es geht bei der sozialen Revolution darum, dass die Politik als Machtkämpfe, nämlich als real existierende Politik, kritisiert und schließlich am Ende ins Museum der Geschichte gebracht wird. Das steht auch in so einem anarchistischen Buch, Anarchismusposition heute heißt es, wo die so diskutieren, was hat sich verändert, wie sieht es heute aus und so. Das ist am Ende von so einem Artikel, also so das Schlusswort, wo es um soziale Revolution geht. Und ihr seht aber, allein eben in diesen paar Zeilen steht halt am Anfang, es geht eigentlich darum, sich die Politik zurückzuholen, ja, irgendwie Wiederaneignung von Politik als Selbstbestimmung, also eben, wir bestimmen uns politisch, aber am Ende steht, okay, die soziale Revolution wird Politik als Machtkämpfe, als real existierende Politik aufheben und sogar ins Museum der Geschichte bringen, also wirklich eben abschaffen in dem Sinne, das, was Politik verkörpert. Und jetzt könnte man ja sagen, das ist eigentlich totaler Widerspruch. Also worum geht es jetzt? Geht es jetzt eben darum, dass wir mehr Politik machen? Geht es jetzt darum, dass wir Politik abschaffen? Und viele Leute, also auch Marxistinnen, würden sagen, ja, okay, das ist halt einfach zu kurz gedacht. Ihr seid irgendwie total blind. Muss euch doch auffallen, dass hier voll der Widerspruch ist. Aber ich gucke mir das halt erstmal so an und sage, okay, da ist erstmal so ein bisschen eine Ungereimtheit, ja. Aber vielleicht hat das ja einen bestimmten Grund. Ne? Vielleicht liegt der Grund darin, dass in anarchistischem Denken tatsächlich einfach ein Problem mit Politik ist, was jetzt aber auch nicht heißt, dass man Politik einfach ablehnt, was sich gar nicht einfach auflösen lässt. Hat jemand eigentlich ein Problem damit, wenn wir rauchen? Weil ich sehe dich gerade mit der Kippe. Vielleicht willst du ja... Ich kann auch warten. Nee, aber du könntest auch rauchen, denke ich. Weiß nicht. Das ist einfach gerade sehr interessant. Okay, gut, dann mach ich mal noch ein bisschen weiter. Es ist natürlich wie bei allen Begriffen, es sind nur Wörter. Ich muss natürlich schon sagen, was verstehe ich unter Politik? Was weiß ich, können wir vielleicht nochmal im Anschluss dann diskutieren. Ich verwende da so ein realistisches Politikverständnis. Das kommt so ein bisschen auch aus der Wissenschaft. Das ist jetzt nicht realistisch im Sinne von realer als andere. Aber es gibt auch andere Politikverständnisse. Hier zum Beispiel von Hannah Arendt, ne? Die sagt irgendwie, Politik ist, wenn wir uns einfach in den Raum setzen und total gleichberechtigt irgendwie darüber reden, wie wir jetzt irgendwie unsere Leben organisieren. Und deswegen ist die Politik eigentlich sogar Freiheit, weil wir können uns gemeinsam organisieren und deswegen wird niemand über die anderen herrschen. Und das hat auch gar nichts irgendwie mit Wirtschaft, mit Ökonomie zu tun. Das kann man davon getrennt betrachten. Und das wäre eben neutral. Und ich finde, das ist eben einerseits ein falscher ein schwieriger Politikbegriff. Ich teile den halt auf jeden Fall nicht. Ich würde halt sagen, vielleicht ein bisschen kompliziert hier formuliert, aber ich würde sagen eben, Politik ist eben eine Vermittlung von ungleichen Interessen in einer Gesellschaft, die gespalten ist. Ja, Antagonismen heißt, dass halt eben so Dinge gegeneinander gesetzt sind und dass der Raum, in dem das stattfindet, wo Politik geschieht, der ist halt, da gibt es ganz unterschiedliche Machtbasen. Also die Idee dahinter ist, ich sage es vielleicht nochmal in anderen Worten, und das sind jetzt für einige von euch auch keine neuen Sachen, ne? Die Gesellschaft ist halt gespalten, da klar gibt es den Kapitalismus, setzt Leute in Ungleichheit, aber ich würde auch weitergehen, auch das Patriarchat, ne? Auch die Nation, die Beherrschung der Natur, auch das sind eben Herrschaftsverhältnisse und deswegen gibt es ja unterschiedliche Interessen, ne? Also die mit den Häusern, die ohne die Häuser, könnte man jetzt mal platt sagen, aber auch noch in vieler anderer Hinsicht gibt es unterschiedliche Interessen. Also Politik vermittelt diese unterschiedlichen Interessen, aber das geschieht halt nicht neutral, sondern die Leute haben natürlich ganz unterschiedliche Machtressourcen, die haben eine ganz unterschiedliche Macht, die sie da reinbringen. Das ist jetzt ja auch nicht besonders spektakulär, also ich meine... Wer sich von euch mal mit Politik beschäftigt, das ist ja nicht schön, wird ja auch feststellen, okay, das ist ja nicht so, dass man da irgendwie gleichberechtigt jetzt redet irgendwie, sondern, also man redet gleichberechtigt, aber wie Entscheidungen zustande kommen, steht auf einem ganz anderen Platz sozusagen. Das hat ja ganz viel mit Macht und mit Durchsetzung zu tun, egal wie scheißefreundlich sich die Leute zwischendurch mal anlächeln oder so. Und der Staat ist in dem Zusammenhang ja eben Ausdruck dieser politischen Herrschaft. Jetzt könnte man ja sagen, okay, Politik ist, also ist scheiße, so auch aus anarchistischer Perspektive, dann lass uns das doch einfach sein mit der Politik. Weiß ich nicht, das nervt ja sozusagen. Warum soll ich mich denn mit irgendwelchen Leuten, symbolisch gesagt, an den Tisch setzen und jetzt irgendwie Interessen verhandeln und so, das bringt doch nichts. Fuck off, scheiß Politik, wir machen was ganz anderes zum Beispiel, was ja viele Leute gesagt haben. Aber wichtig ist, ist in dem Zusammenhang auf jeden Fall zu sagen, okay, dass es keine reine Anti-Haltung ist im Sinne von Politik ist scheiße, ich mache jetzt nichts, sondern worum es ja geht, was ja das Problem ist, ist, dass Politik in dem Zusammenhang ein Herrschaftsverhältnis darstellt, ja. Also ungleiche Interessen, ungleiche Macht und es wird vermittelt und dadurch, dass es eben vermittelt wird, wird der ganze Laden ja aufrechterhalten. Dadurch bleibt die Gesellschaft bestehen sozusagen und verändert sich ja nicht. Also es geht nicht darum zu sagen, Politik ist blöd, sondern es geht darum, den Herrschaftscharakter, den die Politik hat, zu überwinden. Es ist natürlich ein ganz klassisches Problem, auch für Anarchisten, wenn man sagt, okay, man möchte zu einer herrschaftsfreien Gesellschaft, stellen wir ja immer wieder fest, ja, okay, aber wir leben ja in einer Gesellschaft, wo es Herrschaft gibt und die Herrschaft ist ja nicht nur irgendwo da draußen, sondern die ist ja auch in uns drin und in anderen Leuten drin. Wir können halt nur unter den Bedingungen was machen, unter denen wir halt stehen, und das ist das Grundproblem und so halt auch eben in dem Bereich der Politik. Aber selbst wenn man das jetzt so sieht, bleibt die Frage eigentlich offen. Angenommen, wir könnten jetzt Anarchie realisieren, wobei das ja gar nicht so eine ferne Utopie ist, sondern Leute machen das ja einfach auch schon. Also das ist ja nicht so ein großer Schlag, dann kommt die Revolution und dann Anarchie oder so, sondern das ist halt so ein, wir arbeiten halt jetzt schon darauf hin, wir können das ja auch schon verwirklichen. Ist die Frage aber offen sozusagen, gäbe es denn halt in der Anarchie sozusagen dann Politik? Ist es die absolute Politik, gerade weil es da keine Unterschiede mehr gibt, weil wir eben alles ausdiskutieren? Oder ist es dann gar keine Politik mehr? Okay, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend oder jetzt gar nicht so spektakulär, aber ich finde das tatsächlich eine relativ interessante Frage, weil das ja auch ein praktisches Problem ist. Für die Leute, die eben in Gruppen sind, stellt sich die Frage immer wieder, mit wem kann man zusammenarbeiten? Macht das Sinn, macht das nicht Sinn sozusagen, mit der Parteijugend zusammenzuarbeiten, an einer anarchistischen Gruppe? Macht das Sinn, macht das nicht Sinn, mit einer NGO zusammenarbeiten? Es ist ja eine Nichtregierungsorganisation, aber so wie die NGOs funktionieren, appellieren die ja zum Beispiel dauernd an die Regierungspolitik. Also diese Fragen stellen sich schon ganz konkret, insbesondere wenn dann so ein, Bündnis eben zustande kommt oder man mit Leuten diskutiert. Es heißt ja umgekehrt auch nicht, jetzt gar keine Zusammenarbeit mit Leuten zu machen, aber es zeigt eben, dass es da einen Konflikt gibt und dass das dann auch eine Bedeutung hat für das, was wir machen. So, ich glaube, das wird alles, ich versuche so Beispiele zu finden zwischendurch, jetzt wird es halt auch wieder so ein bisschen abstrakter, aber ich hoffe, ihr könnt halt trotzdem folgen und ich denke, wir kommen schon bei was raus, was euch was bringt. Ich hoffe, naja. Also, das Denken, was ich euch zeige, ist jetzt halt nur ein Auszug aus dem, was ich halt generell eben arbeite. Und das habe ich mir jetzt nicht in dem Sinne ausgedacht, sondern einerseits sind es halt Erfahrungen, andererseits eben auch ein paar Theorien. Und jetzt beziehe ich mich auf eine Theorie von Saul Newman, heißt der. Der hat ein Buch geschrieben, gibt es noch auf Englisch, The Politics of Post-Anarchism. Und da hat er das auch so ein bisschen entwickelt. Und er sagt, okay, wenn wir was als Politik definieren, so wie ich es jetzt gemacht habe, eben nicht irgendwie, wir reden alle gleichberechtigt und so weiter, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nee, es ist eine gespaltene Gesellschaft, ungleiche Machtressourcen, es gibt so Interessenausgleich, aber dafür, dass die Gesellschaft bestehen bleibt. Also wenn ich irgendwie sage, das ist die Politik, sagt der Saul Newman, dann entsteht irgendwie das, was Politik nicht ist. Also das ist so ein bisschen Gedankenspielerei, wie gesagt, ist jetzt halt Theorie. Also wenn wir das definieren, dann steht etwas anderes. Das sagt er, ist Antipolitik. Aber das ist jetzt erstmal nur ein Wort, also nur so ein Begriff, muss man nicht so nennen, sondern konkret meint er beim Anarchismus darunter Utopie und Ethik. Und ich glaube, das macht schon total Sinn, weil es im Anarchismus mehr so ist tatsächlich als in allen anderen Strömungen, dass der ganz stark ethische Aspekte hat und eben utopische Momente zumindest, ja. Also auch jetzt andere Sozialistinnen sagen ja irgendwie, sie wollen, ja weiß ich nicht, wo sie jetzt hinwollen, das ist mir manchmal auch nicht so richtig klar, aber was ist ich in die befreite Gesellschaft oder sowas in der Art oder in die zu dem Kommunismus als Gesellschaftsform oder so. Aber das ist halt oft eine ziemlich abstrakte Phrase, finde ich. Kann natürlich auch sein, wenn ich jetzt sage, ich möchte zur Anarchie, aber ein Unterschied dazu ist, dass ich halt sagen würde, wir können das schon sehr konkret realisieren. Das meinte ich ja vorhin schon. Utopie ist eben nicht das ganz weit weg, sondern wenn es eine konkrete Utopie ist, können wir auch Räume schaffen. Und bei der Ethik ist das halt ähnlich, ne? Das hatte ich am Anfang schon gesagt, mit der Haltung und der sozialen Bewegung und Weltanschauung. Also Anarchismus ist schon ganz stark davon von dem ethischen Moment motiviert, dass ich halt sage, okay, ich habe halt keinen Bock, dass irgendwie Leute unterdrückt werden. Ich habe halt keinen Bock, selber irgendwie mich in irgendwie Ordnungen reinzufügen, die ich als schlecht empfinde. Ich möchte, dass es anders geht. Ich will halt nicht, dass, was weiß ich, Tiere abgeschlachtet werden, dass Leute ausgebeutet werden, ne, dass Leute abgeschoben werden Und es geht jetzt erstmal nicht darum, dass ich sage, ich will jetzt eine andere Politik, sondern es geht erstmal nur um diesen Skandal, dass Leute ein Problem haben in der Gesellschaft, aber auch nicht nur negativ, sondern wir haben ja auch Vorstellungen oder Erfahrungen, wie es halt auch anders geht und wie wir uns ein schönes Leben auch vorstellen. So. Und ich denke, dass es stärker eben im Anarchismus als in anderen Strömungen, dass das so utopische und ethische Momente hat. So. Das heißt nicht, dass die anderen das gar nicht haben, aber das ist halt da drin stark. Auf der anderen Seite könnte man sagen, Politik ist halt sowas wie Strategie und ein Programm. Zum Beispiel gibt es so einen Text von Enrico Malatesta, so ein früher italienischer Anarchist. Er hat auch so ein anarchistisches Programm gemacht. Aber das Programm, das sind so 10 Punkte und das sind so die absoluten Maximalforderungen. Also da geht es auch so die Abschaffung des Privateigentums, die Zerschlagung vom Staat, Organisationen freier Kommunen, die Abschaffung der bürgerlichen Familie und dafür kümmern sich alle um die Kinder. Also so, sag ich mal, so Totalforderungen. Und das zeigt schon, eigentlich ist das gar kein richtiges politisches Programm. Ja, weil so politisches Programm, ja gut, jetzt haben wir auch wieder Wahlzeit, ist halt meistens ganz langweilig, weil es steht immer drin, was alle Leute wollen und dann nicht umsetzen werden. Aber es ist halt keine Maximalforderung für eine andere Gesellschaft, sondern soll so Schritt für Schritt was darstellen. Das ist sowas, gibt es im Anarchismus kaum. Es gibt kaum Programme und es hat aber einen Grund, so, dass man das nicht so festlegen kann. Und Sol Newman, der sagt eben, da ist auf jeden Fall eine Lücke dazwischen, ja. Also zwischen der Utopie und der Ethik und dem Politikmachen ist irgendwie so eine Lücke, das geht nicht einfach so zusammen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt einfach eine ethische Politik machen oder eine utopische Politik. Das geht nicht zusammen. Wenn wir Politik machen, dann ist sie halt immer in diesen verkackten Verhältnissen sozusagen, in diesen schwierigen Verhältnissen der Herrschaft drin, so. Dann ist es halt so. Das müssen wir jetzt auch realistisch betrachten. Und wenn wir jetzt sozusagen nur ethisch und utopisch was verwirklichen, ist es auch cool. Ne? Leute, die irgendwie künstlerisch was machen, weil sie halt irgendwie Bock haben, sich auszudrücken und da so ihre Sehnsucht reinzulegen. Oder Leute, die halt einfach gegenseitige Hilfe machen, was weiß ich, auf der Flüchtlingsroute in der Küche kochen und so weiter. Das ist in dem Sinne keine Politik, sondern das ist halt ethisch motiviert sozusagen und auch sehr wichtig. Und da ist deswegen so ein Spannungsfeld. Man sieht das zum Beispiel auch bei verschiedenen Aktionsformen. Ziviler Ungehorsam zum Beispiel. Ne? Wenn wir jetzt hier gerade diese Antikohlebewegung halt stark haben, da sieht man das. Leute blockieren meinetwegen oder machen eine Aktion und gehen halt auf den Bagger und blockieren den Bagger. Und dann kommt es halt darauf an, was sind das für Leute, warum machen die das? Aber wenn sie halt sowas machen, wo sie was riskieren, dann werden sie eine starke Motivation haben. Ne? Sie sagen halt tatsächlich eben nicht, ich möchte einen Braunkohleausstieg bitte 2000 XY 50, sondern sie sagen, ich will nicht, dass dieser Bagger weiter Kohle schaufelt, weil wir haben den Peak halt schon längst irgendwie überwunden. Es reicht einfach vollkommen. Die Kohleförderung ist total für den Arsch. Wir brauchen sofort eine Veränderung. Ich appelliere jetzt nicht an den Staat für ein anderes Kohleprogramm, sondern ich will eine andere Gesellschaft, in der so eine Scheiße gar nicht erst passiert. In alle Klassen, wo man geht, hört man Sauerstoffgäste. Jinglach, Mädlach, Kind und Cage, Hosen, Pumpe, Bockes. Jinglach, Mädlach, Kind und Cage, Hosen, Pumpe, Bockes. Genug schon wieder Horven, genug schon morgen Laien. Mach das Sabastocke, noch mehr Brüder sich befreien. Mach das Sabastocke, noch mehr Brüder sich befreien. Brüder und Schwester, noch mit der Kirche in die Hände. Noch in Nikolai, Kalender, brechen die Wände. Und Schwester, lo mir gehen zusammen, lo mir Nikolai kennen, da groben mit der Mann. Hey, hey, da neue Polizei, da neue Sammel der Schabien, Brasse. Nächsten hat er geführt, hat Begele mich, meint ist er geboren, hat Kapital. Hey, hey, da neue Polizei, da neue Sammel der Schabien. So, und der Newman, der sagt dann halt auch, deswegen heißt das Buch The Politics of Post-Anarchism, der Post-Anarchismus, das wäre ein bisschen länger zu erklären, in bestimmter Art Anarchismus zu denken, wäre eben so eine Politik von einer Antipolitik, wäre eine antipolitische Politik. Und er sagt, das ist eigentlich eine Politik der Autonomie. Und ich finde, das macht auch viel Sinn. Ich denke, dass es so ein Moment ist, was eben verschiedene Anarchisten verbindet, dass sie so rausstreben wollen aus der Herrschaft. Ja, also das so nach Autonomie streben. Das heißt jetzt nicht einfach wie, wir machen jetzt das Ding hier auf, P8 oder so, und dann ist das jetzt die Autonomie. Aber auf der anderen Seite, mit so einem Ding kann man halt schon was verwirklichen, was woanders nicht geht. Man hat halt, was weiß ich, wie er das hier nennt, aber ein bisschen Freiraum, was anders zu gestalten. Und das ist schon viel wert. Das ist jetzt aber dann trotzdem nicht die freie Gesellschaft oder sowas in der Art. Aber ein Versuch, sich halt ein Stück rauszuziehen, um was anders zu machen. Es soll dann auch nicht nur Subkultur sein, sondern natürlich irgendwie möglichst viele Leute eben erreichen. Aber mich macht das nicht so ganz zufrieden. Weil er sagt ja im Grunde genommen damit halt, also ich finde das ziemlich sinnvoll tatsächlich, um anarchistisches Denken zu erklären. Aber er sagt, es lässt sich halt nicht auflösen. Ja, du hast halt den Widerspruch irgendwie, Politik, Antipolitik ist irgendwie so dazwischen. Und das hat mich nicht so zufrieden gemacht, weil mich interessiert ja dann trotzdem, okay, was machen wir dann damit? Wie ist denn da eine sinnvolle anarchistische Praxis? Also mich interessiert, wie das halt dann doch irgendwie wirklich zusammengedacht werden kann. Nicht im Sinne eben einer ethischen Politik. Ich glaube, das geht tatsächlich nicht so. Aber es müsste ja was Eigenes sein, sozusagen. Und deswegen hier dieser Arbeitsbegriff, also das würde ich jetzt nicht irgendwie wo draufschreiben unbedingt, aber so eine Idee, wie kann man das weiterdenken? Was ist tatsächlich dann diese Verbindung aus Politik und Antipolitik? Und das soll jetzt natürlich auch nicht irgendeine Antipolitik sein, sondern eine anarchistische. Also die hat ja bestimmte Merkmale. Ich erfinde das jetzt nicht neu, sondern da geht es um bestimmte Sachen. Ja, also dass sich Leute emanzipieren, aus ihrer Unterlegenheit halt rauskommen. Die Sache mit der Autonomie, das hatte ich ja eben schon gesagt, dass Anarchisten jetzt keine Avantgarde machen, sondern halt versuchen, irgendwie Inputs zu geben und Sachen in eine bestimmte Richtung zu lenken, anstatt dass sie andere Leute anführen. Und noch andere Sachen. Also es gibt ja bestimmte Merkmale für anarchistisches Politikmachen. Und trotzdem ist es so, dass sich das halt nicht auflösen lässt. Das ist halt weiter eine Paradoxie. Paradoxie heißt halt, dass es irgendwie beides zugleich ist, dass man den Knoten nicht einfach lösen kann. Und das liegt daran, dass dieser Widerspruch in der Gesellschaft halt da ist, ne? Mit dem Anspruch, zu einer anderen Gesellschaft zu wollen, Herrschaft überwinden zu wollen und gleichzeitig den Wissen darum, wir können ja nur unter den Bedingungen handeln, die da sind, so. Also klar, wir können uns auch in irgendwelche Traumschlösser flüchten, aber dann verändern wir halt auch nichts. Oder auf eine Insel oder einen Drogenrausch oder so, aber das kann man auch mal machen, ist auch legitim, aber Gesellschaft verändern funktioniert halt anders. Ist es halt zwischen den beiden eine Spannung, eine Paradoxie. Es lässt sich nicht einfach auflösen. Es liegt in der Gesellschaft. Also den Staat nur abzulehnen, ist nicht das einzige Merkmal, oder da hat der Anarchismus jetzt nicht für sich gepachtet. Und außerdem ist das ja auch keine positive Kritik. Also wenn ich den Staat wie auch immer ablehne, so ähnlich wie die Politik an sich abzulehnen, es bedeutet ja erstmal nichts, wofür ich irgendwie eintrete. Also das scheint jetzt nicht so wirklich, das scheint jetzt irgendwie nicht so der gemeinsame Nenner zu sein. Deswegen vielleicht so ein bisschen die Überlegung, okay, ist dann eben ein bestimmtes Verständnis von Politik der gemeinsame Nenner, der das verbindet. Und ihr seht, das ist halt wirklich so ein bisschen, das ist so ein bisschen historisch angeordnet, ne, von links nach rechts, von der Entstehung her. Es ist schon ein Unterschied, so, ob es jetzt ein Individualanarchismus ist, ob es Anarcho-Kommunismus ist. Es gibt halt religiösen Anarchismus, es gibt auch im Anarchismus die Ablehnung von jeglicher Religion oder Atheismus. Es gibt eben gewaltfreien Anarchismus, ja, aber es gibt auch einen sogenannten aufständischen Anarchismus, Insurrektionalismus. Das ist ja schon was sehr Unterschiedliches, ob ich jetzt irgendwie sage, nee, ich kann nur gewaltfrei agieren, oder ob ich sage, wir brauchen ein paar Aufstände, damit die Leute irgendwie eine Revolution machen oder so. Ist schon sehr unterschiedlich. Und trotzdem sind es Teile des Anarchismus. Also meine Frage ist eben, diese Idee, dieses, wie man mit Politik umgeht, vielleicht gemeinsam nenner. Und ich glaube, da spricht einiges dafür. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr euch mit Anarchismus beschäftigt habt, aber vielleicht manche ein bisschen. Es ist im Anarchismus halt so, dass es um dieses Autonomie-Ding geht, glaube ich, ein bisschen, was ich vorhin gesagt habe. Nicht, wir können einfach uns rausziehen und dann machen wir einfach was anderes, aber wir können uns halt auf den Weg machen, uns ein Stück halt nicht nur rauszuziehen, sondern andere Sachen zu verwirklichen. Und wie gesagt, jetzt nicht in der Hippie-Kommune oder auf der fernen Insel, sondern natürlich da, wo wir leben, trotzdem Alternativen schaffen. Und Herrschaft wird im Anarchismus nicht als überall gedacht, nicht als Totalität. Ja, also gerade in der kritischen Theorie, in so vielen Varianten des Marxismus, wird gesagt, okay, Herrschaft ist halt Totalität, durchzieht alle Verhältnisse. Weil soweit kann man auch mitgehen, ne? Herrschaft ist überall. Es gibt keinen außerhalb von Herrschaft. Wir können auf diese einsame Insel ziehen oder was weiß ich. Okay, aber dann sind wir halt tatsächlich auch raus aus der Gesellschaft und verändern da nichts mehr. Abgesehen davon ist die Gesellschaft oder so ja auch in uns und die Herrschaft. Aber trotzdem wird eben angenommen, Herrschaft ist nicht überall gleich stark. Es gibt halt verschiedene Herrschaftsverhältnisse, aber auch der Staat zum Beispiel ist das politische Herrschaftsverhältnis kann man als ein Verhältnis zwischen Menschen verstehen. Das ist, wie wir zueinander gesetzt sind, wie wir zueinander gestellt sind. Warum gehe ich zum Beispiel, ich ziehe öfters mal um, was halt auch nervt, aber ich muss dann jedes Mal wieder zum Bürgerserviceamt bei mir, kennt ihr. Ne? Und dann gebe ich da meine Adresse an und dann brauche ich noch die Wohngeberbescheinigung, damit ich auch da wirklich da wohne mittlerweile. Ist ja eigentlich auch eine Scheiße so, was geht dir das an? Aber es geht ja natürlich darum, dass der Staat mich adressiert und sagt, du bist mein Bürger, ich möchte wissen, wo du wohnst, damit ich dich greifen kann und willst, dass du einen geordneten Lebenslauf hast. Ähnlich ist es jetzt, wenn man beim Amt ist sozusagen. Ne? Da muss ja auch unheimlich viel von dem, was du ausgibst, einnimmst oder so, oder wo du wohnst, unheimlich viel von dir preisgeben, damit auf dich zugegriffen werden kann, du dich einfach irgendwie abhauen kannst und nur dein Ding machen kannst. Das war nicht immer so, das muss auch nicht immer so sein, aber heute ist die Gesellschaft so. Und trotzdem macht das halt einen Unterschied, wenn ich jetzt an einem Innenministerium vorbeigehe, da ist da sehr viel Staat auf einem Haufen sozusagen, da laufen sehr viele Fäden zusammen. Wenn ich jetzt hier bin, in der P8, ist auch Staat da. Kann ich jetzt nicht sagen, es ist gar kein Staat da, weil wir sind auch Teil dieser Gesellschaft und Staat ist auch in uns, aber sieht halt schon ein bisschen anders aus. So. Kommt drauf an, kenne euch nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass es ein bisschen anders ist, wie wenn ich jetzt ins Innenministerium gehe zum Beispiel. Ja? Also das, ich versuche das jetzt ein bisschen runterzubrechen. Ja? Also die Annahme ist einfach nur, okay, Herrschaft ist eben nicht überall gleich da und weil das so ist, können wir halt auch unterschiedliche machen. Wir können halt auch stückweise irgendwie aus der Herrschaft austreten, davon wegstreben und auch Leute dazu auffordern. Wir können andere Sachen verwirklichen. Es gibt andere Beziehungen so. Es ist halt nicht alles von Herrschaft. Wir können auch solidarische Beziehungen machen, freiheitliche Beziehungen, wo wir gleichberechtigt sind. Nicht perfekt, aber wir können es halt verwirklichen. Wie das Sinn macht, wie die Strategien sind, ist eine andere Frage. Aber das ist erstmal der Grundgedanke. Und so war das dann tatsächlich auch eben in anarchistischer Bewegung, dass es halt zum Beispiel den Individualismus gab. Ja, Leute haben gesagt, okay, die Institution greift auf uns zu, will uns dauernd irgendwie greifbar haben und formen, was weiß ich, wir müssen in die Schule rein, wir müssen ins Militär, wurde ja auch zusammen miteinander entwickelt. Ne? Schulpflicht und Militär hängt auch sehr eng zusammen. Es wird erwartet, dass wir halt einer geregelten Lohnarbeit nachgehen sozusagen. Der Staat adressiert uns als eben die Bürgerin und dagegen wehren sich Leute so. Sagen halt, nee, ich lasse mich nicht einfach dadurch formen, durchs Militär, durch die Schule, durch die Bürokratie. Ich wehre das ab sozusagen, ich bestimme mich erstmal selber. Und all diese Sachen irgendwie, dass wir halt irgendwie sagen, nee, ich habe keinen Bock irgendwie mich erstmal nur als Staatsbürger oder was weiß ich zu definieren, sondern ich bin erstmal Mensch so, erfordert, dass wir uns dagegen halt wehren. Das ist so ein Strang im Anarchismus, da rauszuziehen, also als einzelne Leute. Ein anderer Strang wäre, das weiß ich jetzt nicht, ob das so ein gutes Wort ist, aber so Kommunalismus und Bünde. Ja, da haben halt Leute gesagt, es gibt ja eigentlich auch schon mehr oder weniger selbstorganisierte Gruppen. Ne? Seien das jetzt irgendwelche Handwerkervereinigungen, seien das jetzt Dörfer oder Stadtteile. Leute sind ja schon irgendwie auch in Communities, die hängen ja schon zusammen. Und da organisieren sie sich auch. Das ist auch nicht komplett raus aus dem Staat, aber gerade weil sie sich eben ja anders organisieren, haben sie eben eine Basis, wo sie gar nicht angewiesen sind so sehr auf den Staat. Wichtig ist natürlich, dass sie sich dann auch zusammenschließen trotzdem in diesen verschiedenen Gruppen. Und eine dritte Strategie hat eben der Anarcho-Syndikalismus aufgemacht. Anarcho-Syndikalismus steht eben dafür, da wird halt gesagt, okay, das Syndikat, das heißt Gewerkschaft, ist die Keimzelle der kommenden Gesellschaft. Und die Idee ist, dass man eben, wenn wir den Staat wirklich abschaffen wollen, müssten wir ja trotzdem die gesellschaftlichen Funktionen ersetzen. Wie funktionieren denn dann die Krankenhäuser und eben die Altenversorgung? Wie funktioniert die Ausbildung von Leuten? Wie funktioniert die Organisation der Arbeit und die Verteilung von Sachen? Wie funktioniert die Eisenbahn? Was weiß ich. Es braucht ja irgendwie die Skills, das organisieren zu können. Und deswegen wurde vor allem auch im Syndikalismus gesagt, wir brauchen eben Strukturen, wir brauchen Gruppen, die es schaffen, all das dann selber zu machen. Und gerade weil wir das so gut selber organisieren können, deswegen werden wir das schaffen, halt den Staat einfach zu ersetzen. Weil Organisation und Staat ist jetzt, also oder Organisation ist nicht automatisch Herrschaft. Eine vierte Richtung ist vielleicht so ein bisschen so diese Alternativbewegung und so die Kommunebewegung. Also Kommunenbewegung ist nicht nur so ein 68er, 70er Ding oder so, sondern das gab es auch schon vor 100 Jahren. Natürlich auch nicht nur positiv oder negativ, aber auf jeden Fall gibt es schon sehr lange, dass Leute sagen, okay, wir können schon jetzt andere Gesellschaft verwirklichen, aber wir fangen damit erstmal an einem anderen Ort an, mit den Leuten, die da mit anfangen wollen sozusagen. Deswegen gründen wir zum Beispiel eine Kommune. Bei der Alternativbewegung ist es ja so ähnlich, man gründet jetzt keinen Ort, sondern man sagt, okay, wir leben jetzt erstmal anders. Und dieses anders Leben wird Leute überzeugen. Und dadurch sind wir auch eine Gemeinschaft. Das bedeutet ja auch, sich so ein Stück rausziehen. Und das Letzte vielleicht, was so im Anarchokommunismus halt vor allem stark gemacht wird, das habe ich hier ein bisschen so kompliziert formuliert, multiple verstreute Netzwerke habe ich das genannt. Das hat auch schon Peter Kropotkin im so ein bisschen vorgedacht, er hat ja gesagt, okay, eben nicht nur jetzt, wir bestärken uns so als Einzelne und sagen, wir lassen uns nicht durch den Staat formen, nicht nur jetzt irgendwie die Kommune und so weiter, der Stadtteil und das Dorf, was sich jetzt zusammenschließt, nicht nur die Organisation am Arbeitsplatz, auch nicht nur die Alternativbewegung oder so, sondern Leute können sich auch anhand ihrer Interessen eben organisieren. Und dafür gibt es ja schon viele Argumente, gerade jetzt mit Internet basiert oder sowas in der Art, gibt es ja viele Möglichkeiten. Theoretisch, praktisch nicht so, aber theoretisch kann ich ja mit sehr vielen Leuten auf der ganzen Welt einfach übers Internet in Kontakt treten, bei meinem Interesse nach, weiß ich nicht, Katzenvideos oder sowas in der Art. Nee. Also auch bei einem spezielleren Interesse, zum Beispiel bei dem Interesse, Leuten die Flucht übers Mittelmeer zu ermöglichen nach Europa, kann ich ja mit Leuten aus anderen Ländern in Kontakt treten oder mich anhand dieses Interesses tatsächlich eben organisieren. Das ist möglich und schafft auch ein Netzwerk meinetwegen, was aber darauf abzielt, Staat zu umgehen oder was anderes an die Stelle zu setzen. Na, ich mach noch ein bisschen. Jetzt könnte man sagen, okay, ganz viele Strömungen. Hier habe ich schon mal 5 so Hauptstrategien aufgemacht. Also irgendwie aus dem Staat rein rausziehen und so weiter und dann irgendwie Politik oder nicht Politik, weniger Politik. Na, da wird dann halt oft gesagt, das ist ja alles total diffus. Also zum Beispiel hier an prominenter Stelle, ja. Hat Karl Marx wieder mal geschrieben, sozusagen in einer Kritik an Pierre-Joseph Proudhon, den man für viele Sachen kritisieren kann, aber er hat ihn eben kritisiert dafür, der wäre ein Kleinbürger. Der hat gesagt, der Kleinbürger ist zusammengesetzt aus einerseits und andererseits, so in seinen ökonomischen Interessen und daher in seiner Politik, seinen religiösen, wissenschaftlichen und künstlerischen Anschauungen, so in der Moral, so in everything. Er ist der lebendige Widerspruch. Und ist er dabei wie Proudhon oder wie ich, ein geistreicher Mann, so wird er bald mit seinen eigenen Widersprüchen spielen lernen und sie nach Umständen zu auffallenden, geräuschvollen, manchmal skandalösen und manchmal brillanten Paradoxien ausarbeiten. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, irgendwie, ich finde die Politik blöd, wir können ja auch so eben utopische und ethische Sachen verwirklichen, aber gleichzeitig brauchen wir auch Politik und irgendwie lässt sich das nicht auflösen. Da sagt jetzt Marx hier, ja okay, da hast du falsch gedacht, so irgendwie. Es klingt zwar ganz interessant, aber du verstehst halt nicht, dass das ein gesellschaftlicher Widerspruch ist. Die Gesellschaft setzt uns halt in Herrschaft und deswegen haben wir erst das Problem sozusagen, dass wir nur unter den Bedingungen handeln können, die halt da sind, auch wenn wir woanders hinwollen. Aber es gibt auch Argumente dafür zu sagen, dass das Denken, was ich jetzt so stark gemacht habe, also so erstmal zu denken, das lässt sich nicht einfach auflösen, das ist halt so eine Paradoxie, dass es auch Vorteile hat. hier in so einem Buch von so einer Philosophin, Margaret Corenzo heißt die, die schreibt ja eben zum Beispiel, Paradoxien bergen inmitten scheinbar unproblematischer Bestandteile Konflikte. Paradoxien zwingen uns neu zu überdenken, wie wir die Dinge sehen, weil sie aufdecken, dass sich zwei oder mehr alltägliche Auffassungen widersprechen und uns mit der Nase darauf stoßen, dass uns eine scheinbar makellose Argumentation in einen Widerspruch oder einen offenkundigen Irrtum verstricken kann. Mit anderen Worten, Paradoxien zwingen uns in Frage zu stellen, ob unser intuitives Verständnis der Welt wirklich zutrifft. Das ist jetzt so ein bisschen philosophisch gedacht. Worum es geht, ist, dass in unseren Köpfen sind ja einfach ganz viele Widersprüche drin. Das hängt ja damit zusammen, dass wir alle ja verschiedene Sachen jetzt irgendwie erfahren haben. Na, also wenn ich jetzt hier das erzähle und ihr geht danach irgendwie in die Kirche, in den Gottesdienst, da wird euch halt was anderes erzählt und danach geht ihr nochmal zum Bankrock. Na gut, da ist es so ein bisschen ähnlich wie hier oder wie in der Kirche. Also es gibt halt sehr viele verschiedene Orte. Ne? Wir sind halt in der Familie groß geworden, in Freundeskreisen, dann hatten wir in der Schule irgendwelche Leute, die uns was eingetrichtert haben und so weiter. Also auf uns strömen ganz verschiedene Meinungen ein, gerade jetzt hier beim Wahlkampf. Ne? Jede Partei versucht, um uns zu werben und so weiter und nur wenige sind resistent. Und das bedeutet, in uns selber sind ganz viele Widersprüche drin. Ja, Leute sagen ja dauernd irgendwie, so und so sieht die Welt halt aus. Was ist ich, um jetzt irgendwie auch wieder diese Klischees zu bedienen, die Ausländer kommen halt her und nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Da kannst du dagegen argumentieren, da kannst du Zahlen anführen oder was weiß ich. Die Person ist trotzdem felsenfest davon überzeugt, dass es so ist. Das ist ja keine unbedingt rationale Sache. Das sind ganz tief verinnerlichte Wahrheiten, ja, an die man nicht einfach rankommt, weil Leute wirklich das so Grundüberzeugung zu sein scheinen, die halt bestimmte Gründe haben. Und deswegen mache ich das mit diesen Paradoxien stark, weil ich halt hoffe, das ein bisschen aufzubrechen und halt zu zeigen, wo die Leute einfach sich selber in Widersprüche verstricken. Und ich hoffe halt, wenn man das halt aufzeigen kann und wenn wir das selber auch ein bisschen besser begreifen, werden wir uns halt damit auch weiterentwickeln. Das war jetzt ein bisschen ein kleiner Exkurs mit diesen Paradoxien zum Thema Politik oder Antipolitik. Okay, alles klar. Naja, dann würde ich jetzt zum letzten Teil kommen. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach nochmal und dann diskutieren wir. Ich glaube, das passt gerade ganz gut so. Außerdem ist auch gar nicht mehr so viel. Das reicht ja auch langsam. Ich habe ja jetzt verschiedene Sachen angesprochen und tatsächlich ist die Diskussion darum dann interessanter, was wir damit machen, weil ich hatte jetzt ja nicht vor, euch irgendwie die Lösung zu präsentieren oder jetzt zu sagen, was man machen muss, sondern mit diesem anarchistischen Theorienzeug ging es mir darum, halt ein paar Fragen aufzuwerfen, die halt grundlegend sind, weil ich halt denke, wenn man die besser versteht, dann kann man sich halt auch besser streiten und streitet sich nicht irgendwie um Sachen, die halt nur Kleinkram sind sozusagen. Also, wo ich jetzt gesagt habe, Antipolitik heißt jetzt nicht, dass ich jetzt rumlaufe und das überall hinschreibe, sondern das ist halt erstmal eine theoretische Figur. Ja, das soll nur beschreiben, dass ich halt an diesem Problem rumdenke, dass das mit der Politik irgendwie so eine Sache ist im Anarchismus. Deswegen ist es ein bisschen unklar, so, wenn ich das jetzt in so eine Broschüre übersetzen würde, wo ich sage, hier, Antipolitik, wie macht das? Dann müsste ich da schon noch ein paar Beispiele finden oder ein bisschen weiterdenken, was wir konkret dann halt damit machen können. Es geht halt gerade damit, mit diesem Begriff darum, halt zu sagen, okay, das Ding lässt sich nicht einfach auflösen, das Grundproblem, weil es ist ein gesellschaftliches Problem. Nicht wir haben jetzt falsch gedacht, wenn wir ein Problem mit Politik haben und das nicht auflösen, sondern das gesellschaftliche Problem. Ich suche da nach Antworten und ich finde es auch gar nicht schlimm, da keine fertigen Antworten zu haben, sondern im Gegenteil, vielleicht geht es darum, immer wieder das offen zu halten. Es ist halt tatsächlich eben was anderes als nur Politik, das, was Anarchistinnen machen. Es ist aber auch was anderes als eben nur eben Utopie oder Ethik. Es ist was anderes als nur in der Kunst halt zum Beispiel sich auszudrücken. Das kann total cool sein und das kann so total utopisch sein zum Beispiel. Aber Anarchismus ist eben auch eine soziale Bewegung, will eben auch direkt die Gesellschaft verändern. Und die Frage, was Politik oder wie Anarchistinnen jetzt Politik sehen, das ist eigentlich die gleiche Frage, was ist anarchistische Politik? Ja, also was ich jetzt für eine Vorstellung von Politik entwickle, wird mir ja auch Antworten darauf geben, wie Anarchisten Politik machen können oder auch nicht. Das hatte ich vielleicht am Anfang gar nicht so betont. Also ich weiß nicht, es gibt viele andere Dinge, die man machen kann, die keine Politik sind und die auch verdammt wichtig sind. Also das Gegenteil von Politik ist ja jetzt nicht irgendwie nur feiern oder nur Theorievorträge organisieren oder sowas in der Art. Das ist ja nicht das Gegenteil von Politik. Aber im Anarchismus geht es immer um eine permanente Kritik von Politik. Also Politik ist eben, soll immer auch weiter zum Problem gemacht werden, sozusagen. Bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Empare-toi maintenant de l'usine, du capital, ne sois plus serviteur. Reprends l'outil et reprends la machine, tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur. Sans préjugés, suis les lois de nature et ne produis que par nécessité. Travail facile ou besogne très dure n'ont de valeur qu'en leur utilité. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. On rêve amour au-delà des frontières, on rêve amour aussi de ton côté. On rêve amour dans les nations entières, l'erreur fait place à la réalité. Oui, la patrie est une baliverne, un sentiment doublé de lâcheté. Ne deviens pas de la viande à caserne, je ne conscris, mieux te vaut déserter. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Ta pensée invoque ta confiance, avec la science il faut te concilier. C'est le savoir qui forge la conscience, l'être ignorant est un irrégulier. Si l'énergie indique un caractère, la discussion en dit la qualité. Entends, réponds, mais ne sois pas sectaire, ton avenir est dans la vérité. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Place pour tous au banquet de la vie. Notre appétit seul peut se limiter. Que pour chacun la table soit servie. Le ventre plein, l'homme peut discuter. Que la nitro, comme la dynamite, soit là pendant qu'on discute raison. S'il est besoin, renversons la marmite. Mais de nos mots a-t-on la guérison. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on ne devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Wir sind für euch unterwegs rund um die Welt für die besten News. Überregionales aus anarchistischer Sicht. Kommen wir zu unserem überregionalen Schwerpunktthema. Hier soll es heute um verschiedene europäische Länder gehen und wie es da gerade um die linke Szene beschaffen ist. Anfangen möchte ich mit Griechenland. Dort ist gerade der rechte Premierminister Kyriakos Mitsotakis dran, eine Exarchia, übersetzt zu säubern, an der anarchistischen Gruppe Rubikonas zu vollziehen. Und zwar indem er die gesamte linke Szene mit verschiedenen repressiven Maßnahmen ins Visier nimmt. Auch in Griechenland versucht das kapitalistische System ihre Macht zu sichern, indem sie möglichst hart gegen Aufständische oder Oppositionsgegnern vorgeht. Zum einen werden da so Mittel angewandt, wie dass der linken Gruppe terroristische Handlungen untergeschoben werden, und die sind nach Artikel 187a des griechischen Gesetzbuches mit schwerwiegenden rechtlichen Konsequenzen für die ganze Gruppe und Mitglieder zu ahnden. Ja, die staatlichen Ressourcen sollen verstärkt werden, um diese Exarchia voranzubringen mit 2000 PolizistInnen. Die werden da abgestellt, um die Exarchia zu überwachen und zu erobern. Dabei lässt sich die griechische Polizei von französischen Spezialeinheiten beraten. Hier sei Dank an Macron gesagt. In diesem Zusammenhang ist auch irgendwie dran zu erinnern, dass die französische politische und wirtschaftliche Unterstützung des Ben Ali-Regimes in Tunesien auch von der französischen Regierung unterstützt wurde. Und da wird nicht nur mit Know-how unterstützt, sondern auch mit Ausrüstung. Unter diesem Vorgehen hat auch die Polytechnische Hochschule, die historisch eine sehr wichtige Rolle spielt, nämlich in Aufständen gegen die Diktatur im Jahre 1973, den Aufständen 2008 und 2014, eine wichtige Rolle gespielt hat, wird jetzt auch von der Polizei beaufsichtigt, und unter anderem wird auch das Universitätsasyl soll komplett abgeschafft werden. Zu dem Universitätsasyl: den Bullen ist seit dem Sturz des obrigsten Regimes untersagt, Universitätsgelände zu betreten, auch wenn von diesen Orten militante Aktionen ausgehen. Ausnahmeregelungen gab es in der Vergangenheit nur äußerst selten. Also das ist quasi ein sehr wichtiger Rückzugsort und war eben, wie auch erwähnt, geschichtlich sehr wichtig. Genau. Ja, das Ganze ist auch ein wichtiges emotionales Signal an die Polizei und die Spezialeinheiten, die auch Schusswaffen einsetzen sollen, und die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass sie da auch nicht zimperlich sind, wie der Polizist Epaminondas Krokonis, der Polizist, der kaltblütig Alexis Grigoropoulos mit seiner Dienstwaffe ermordet hat. Der ist nämlich mittlerweile freigesprochen worden und hatte aber eigentlich im ersten Gesetz, im ersten Gerichtsverfahren eine lebenslängliche Haftstrafe bekommen sollen. Wenn ihr hier noch weitere Informationen haben wollt, dann könnt ihr bei uns auf der Homepage dann gucken. Da werden wir verschiedene Links dann ergänzen und da könnt ihr dann auch nochmal die Texte, auf die wir uns berufen, nachschauen. Das war Schleimkeim mit Knüppel in der Hand. Ja, dann kommen wir nach Frankreich. Dort ist es gerade auch so, dass es viele polizeiliche Übergriffe gibt. Unter anderem ist ein 24-jähriger Konzertbesucher ertrunken nach einem Polizeieinsatz in der Loire. Und eine 80-jährige Frau mit migrantischem Hintergrund wird am Fenster ihrer Wohnung von zwei Gasgranaten tödlich verletzt. Also in Frankreich gibt es gerade auch wieder mehrmals übergriffiges Verhalten von der Polizei und staatliche Repression. Hierzu habe ich euch einen Beitrag von freieradios.net. Der ist erschienen am 4.8.2019 beim Radio RDL Freiburg und der Autor ist Jan Kettmann. Erste Thema bei uns ist Polizeigewalt. es ist ja nicht ganz ein neues Thema, es passiert immer wieder, trotzdem sollte man es vielleicht nicht als Schicksal hinnehmen. In Deutschland der jüngste Fall dieser Sache in Kassel, wo sich Demonstrantinnen spontan vor eine rechte Demo oder eigentlich nicht vor die rechte Demo, die war noch gar nicht da, sie waren von Polizei umringt, hingesetzt hat und dann geht so ein Polizeibeamter mit einer dicken Flasche mal durch und sprüht allen mal kräftig Pfefferspray in die Augen, obwohl also die Situation, es sind also ein halbes Dutzend Demonstrantinnen, viele Polizisten, es war völlig im Griff. Wir erinnern uns auch noch an diese Demo in Wien, Klimademo und so weiter. Es gibt da aus verschiedenen europäischen Ländern mittlerweile Vorfälle wieder. In Frankreich haben zwei Fälle in letzter Zeit auch die Öffentlichkeit sehr erregt. Das eine war ein Vorfall mit Gelbwesten in Legacy und jetzt das letzte, der Tod eines Rappers. Mehr dazu kann uns unser Frankreich-Korrespondent Bernard Schmidt erzählen. Hallo Bernard. Hallo, guten Morgen. Es sind eigentlich drei Fälle, die die Öffentlichkeit beregen. Es ist der Fall dieses Konzertgastes in Nantes, der sich quasi zur Staatsaffäre ausweitet, weil am Montagnachmittag der Premierminister direkt sich dazu eingeschaltet und geäußert hat. Es sind die schweren Verletzungen der 73-jährigen Attac-Aktivistin Geneviève Léger in Nizza. Der Zwischenfall mit der Polizei datiert von Ende März, aber es kam in jüngster Zeit, also im Laufe des Juli, neue und für die zunächst damit befassten Justizorgane kompromittierende Informationen heraus. Ähnliches gilt für den Tod von Zineb Radouane. Das war eine 80-jährige Dame algerischer Herkunft, die am 1. Dezember 2018 in Marseille durch Polizeihandeln zu Tode kam. Und auch da kommen zunehmend kompromittierende Informationen ans Tageslicht, was also den offensichtlichen Willen zur Verdeckung durch den zunächst leitenden Staatsanwalt betrifft, weil der zunächst die Ermittlungen leitende Staatsanwalt auch oder sein Stellvertreter auch vor Ort war und als Zeuge der Szene gewesen war. Mit welchem Fall möchtest du beginnen? Vielleicht mit dem Fall von Nantes, also dem Tod des 24-jährigen Steve Maya Comiso, also natürlich allgemein unter seinem Vornamen Steve. Jetzt bekannt, es gab seit mehreren Wochen eine Kampagne, wo ist Steve? Wo ist Steve? Es gab Szenen, wo Polizisten, die etwa am Rande von Demonstrationen dazu ironisch befragt wurden, ironisch oder sehr sarkastisch darauf antworten, in der Loire, also in dem Fluss, der in der Nähe von Nantes in den Atlantik mündet. Das war leider richtig, weil die Leiche tatsächlich in der Loire aufgefischt wurde am Montag dieser Woche. Also am Sonntag und am Montag wurde sie identifiziert. Der Tod ereignete sich in der Nacht der Fête de la Musique, also des Musikfestes, das hier alljährlich am 21. Juni stattfindet, seit Anfang der 80er Jahre. Also die Fête de la Musique wurde 1982 durch den damaligen Kulturminister Jacques Lang eingeführt. Und da war es so, dass es 8 Techno-Szenen gab, die also außerhalb der Stadt, wir sind also nicht im Anwohnergebiet, sondern wir sind auf der Insel von Nantes, und also der Loire-Insel, und die auf polizeiliche Aufforderungen hin schalteten die ihre Musik aus, bis auf eine, die sie kurz nach dem Vorbeigehen der Polizei eben wieder einschaltete. Und danach kam es ab 4.30 Uhr zu einem, wie inzwischen viele bürgerlich auch sagen, unverhältnismäßigen Polizeieinsatz, also zu einem gewalttätigen Polizeieinsatz mit Schlagstock und vor allem Tränengaseinsatz. Es sind mindestens 7 Personen, andere Angaben sagen sogar 16, dabei in der Loire gelandet. Also die Loire ist ein breiter und damit kräftiger Strom, der da eben, wie erwähnt, kurz vor seiner Einmündung in den Atlantik steht. Es gab auch Leute, die der Polizei sagten, also das ist noch Videos erkennbar, es gibt eine Reihe von Videos von der Szene, halt, stopp, das ist gefährlich, hinten ist Wasser, es gibt keine Absperrung, da sind Leute in der Loire. Die meisten wurden eben rausgefischt oder holten sich selber aus dem Wasser. Nur Steve war eben leider nicht Schwimmer. Der konnte nicht schwimmen und er wurde schon in der Nacht vermisst gemeldet. Es gab dann tatsächlich Sucheinsätze, mit welchem Eifer die auch immer betrieben worden sein mögen, aber es gab tatsächlich auch von der Grenzpolizei ein Flugzeug, das auf Suche gegenüber der Loire-Mündung gefunden wurde. Die Leiche allerdings nicht durch die Polizei, sondern durch einen Ausflugsdampfer, der in der Nähe vorbeifuhr und die, also zu dem Zeitpunkt schwer zu identifizierende Leiche befand sich tatsächlich weniger als 1 Kilometer von dem Ort, wo Steve im Wasser gelandet war. Also er wurde zunächst durch seine Ringe und seine Kette um den Hals identifiziert und dann, also was natürlich aussagt, in welchem Zustand sich die Leiche befand, und dann später durch DNA-Analyse. Es gibt einen Bericht von der Dienstinspektion, also IGPN ist die Generalinspektion der nationalen Polizei. Das ist die Dienstinspektion, die Vorfälle, möglicherweise außergesetzliche Vorfälle mit der Polizei analysiert, die dem Innenministerium untersteht. Und ja, zu diesem Untersuchungsbericht hat sich der Premierminister am Montagnachmittag geäußert. Da steht drin, es gäbe keinen nachweisbaren Zusammenhang zwischen dem Polizeieinsatz und dem Tod. Mhm. Also was viele auf nachvollziehbare Weise als einen schlechten Witz bezeichnen. Es gibt jetzt neue Informationen, also zum Beispiel die liberale Pariser Abendzeitung Le Monde hat gestern einen Zeugen vorgestellt, der sich sogar gemeldet hatte auf der Webseite dieser Dienstinstitution. Und der, also ein Berufsfotograf, ein 33-Jähriger, der sagte, ich habe mich bei dieser Dienstinspektion gemeldet. Die hat sich aber nie zurückgemeldet. Die Dienstinspektion behauptet, sie habe ihm eine E-Mail geschickt, aber er sagt, er habe sie nie bekommen. In demselben Artikel, also es gibt viele auch linksbürgerliche Presseorgane, die dazu jetzt kritische Enthüllungen tätigten, aber aus dem Le Monde-Artikel speziell geht auch hervor, dass es 89 Zeugen gibt, die Strafanzeige erstatten gegen die Polizei. Der Witz ist, die Dienstinspektion hat keinen von den 89 vernommen. Sie haben nur die Polizisten vernommen. Also man muss ja irgendwie rechnen, wenn man Leute ins Wasser drängt, dass da vielleicht ein Nichtschwimmer dabei ist. Sollte manchmal es wohl so ist, dass es auf den Videos auch gesagt worden war, dass es gefährlich war. Selbst wenn jemand kein Nichtschwimmer war, ich meine, die Leute waren 4 Uhr morgens nach einem Musikfestival, die Leute waren zum Teil angetrunken. Das heißt, auch in einem Zustand, in dem selbst eine schwimmen könnende Person möglicherweise in Gefahr ist im Wasser. Es herrschte Tränengasnebel, das heißt, die Leute waren unter Umständen unter dem Einfluss von Alkohol, möglicherweise von manch anderen Substanzen und unter dem Einfluss auch von Tränengas, das heißt Sehbehinderung, körperliche Verletzung. Da hätten Leute, die schwimmen konnten, in Gefahr sein können. Da musste man nicht Schwimmer sein. Ich weiß, du musst gleich weg. Willst du noch kurz auf die anderen beiden Fälle eingehen? Auf jeden Fall, weil sie wichtig sind. Sinab Redouane, wie erwähnt, war eine 80-jährige Dame, die am 1. Dezember in Marseille am Fenster ihrer Wohnung im 4. Stock, im 4. Geschoss, durch, das heißt immer eine Tränengasgranate, aber es gibt inzwischen ein Foto von der Leiche, also möglicherweise von zweien getroffen wurde, weil es gibt einen Treffer an der Oberlippe und einen im Halsbereich. Also es waren mutmaßlich sogar zwei Tränengasgranaten. Die Familie sagt sogar, es seien gezielte Schüsse gewesen. Also die staatliche Darstellung, an die ich zunächst glaubte, aber inzwischen scheint es plausible Informationen zu geben, die das Gegenteil belegen. Die staatliche Version lautete zunächst, das sei sozusagen ein Unfall gewesen, weil die Tränengasgranate nach oben abgefeuert worden war, dass sie nicht direkt die Menge trifft, sondern dass sich das Tränengas eben verstreut über die Menge. Die Version der Tochter, die sich hinter der Mutter in der Wohnung befand, war aber die, dass die Mutter am Fenster gestanden habe mit dem Telefon in der Hand und dass die Polizisten offensichtlich gedacht hätten, dass sie filme, was anscheinend nicht der Fall war, die hielt wirklich nur ihr Telefon in der Hand. Und es können natürlich rassistische Reflexe in Teilen der Polizei hinzukommen. Jedenfalls, die Tochter sagt auch, es sei schon gezielt auf die Mutter geschossen worden. Ich dachte zuerst auch an die Unfallthese, weil Tränengasgeschoss, 4. Stock, das klang erst danach, als ob so geballert worden sei, dass es schräg nach oben ging. Aber das Foto deutet schon dafür hin, dass es zwei Treffer gab und nicht nur einen. Und das klingt schon danach, dass die These mit den gezielten Schüssen plausibler war, als sie zunächst auch für mich klang. Es gibt eine Reihe von in Anführungszeichen Ermittlungspannen, und in dem Fall lege ich Wert auf die Anführungszeichen, die zum Skandal zusätzlich beitragen. Also die Abschussgeräte für die Tränengasgranate sind verschwunden. Also die sind natürlich wohl unter Verschluss. Der Einsatzleiter hat den beteiligten Polizisten vor Ort Aussageverbot erteilt. Die Polizisten, die sich äußern, sind angeblich nicht in der Lage, sich zu erinnern, wer das Tränengasabschussgerät bedient habe oder auch einen von ihnen auf einem Video zu identifizieren. Also da haben alle erstaunliche Gedächtnislücken oder Identifikationsprobleme. Die vor Ort am nächsten gelegene Überwachungskamera fiel rein zufällig aus, also hat zumindest angeblich keine Bilder aufgezeichnet. Und ein stellvertretender Leiter der Staatsanwaltschaft war vor Ort. Er hat zunächst mit sehr viel Energie und Werb die Version verbreitet, wonach Frau Radouane an den Folgen der Operation gestorben war, was offensichtlich nicht der Fall ist. Also es reicht das Foto zu betrachten. Also sie ist auf dem Operationstisch gestorben, aber offensichtlich nicht an der Operation. Ähnlich verhält es sich, also ähnlich was das Engagement der Staatsanwaltschaft betrifft und in dem Fall nicht das Engagement Aufklärung zu betreiben. Im Fall von Geneviève Léger, das war, wie erwähnt, eine 73-jährige Attac-Aktivistin, die schwer verletzt wurde. Also die wurde durch bei einer Demonstration durch Polizisten zu Boden gestoßen und wurde dann wohl übertrampelt, zog schwere Verletzungen davon. Da gab es schon die Szene, dass das Ereignis sich am 23. März, da begab es sich schon, dass Emmanuel Macron als Präsident sich persönlich dazu äußerte und sinngemäß sagte, es tue ihm leid, aber was habe die Dame in ihrem Alter auch zu demonstrieren? Wäre sie zu Hause geblieben, nach dem Motto, wäre sie zu Hause geblieben, dann wäre sie kein Risiko eingegangen. Macron hatte sich auch selber in einem Interview geäußert, am 25. März, also zwei Tage später, wo er sagte, also die Ermittlungen habe das erste Stadium der Ermittlungen habe eindeutig ergeben, dass es keine Berührung, keinen Kontakt zwischen der Polizei und dieser Dame gegeben habe. Also es ist nicht klar, ob Macron über bessere Informationen verfügte oder ob er selber falsch informiert wurde. Aber jedenfalls die Information kursierte wieder besseres Wissen. Sie wurde später auch zurückgezogen, weil es schließlich nicht aufrechterhalten, dass es keinen Kontakt gegeben habe. Sie wurde tatsächlich durch einen Polizisten gestoßen. Der ist auch identifiziert und hat später sein Bedauern geäußert, verbunden mit der Äußerung, er habe aber geglaubt, einen Mann zu stoßen und nicht eine ältere Dame. Das heißt, die Version ließ sich nicht aufrechterhalten. Der Staatsanwalt hat also selber zunächst die offizielle Version offensichtlich wieder besseres Wissens aufrechterhalten. Und der Staatsanwalt, der inzwischen abgezogen wurde von der Akte, hat also Anfang Juli erklärt, oder es ging jedenfalls Anfang Juli durch die Medien, dass er den Präsidenten Emmanuel Macron haben schützen wollen. Das heißt, dass er keine Version habe verbreiten wollen, die gegen die des Staatspräsidenten stehe. Was also unterm Strich bedeutet, wenn der Staatspräsident lügt, da muss man selber aktiv weiter lügen, um die Version des Staatspräsidenten zu decken. Also das hat sich selbst innerhalb des Ermittlungsapparats nicht aufrechterhalten lassen, weil es gar zu offensichtlich abstrus war. Der Staatsanwaltschaft Nizza, insgesamt wurde inzwischen auch die Akte entzogen und sie wurde an die Staatsanwaltschaft Lyon weitergegeben. Was da weiter rauskommt, wird man natürlich beobachten müssen. Aber jedenfalls haben wir zwei Fälle, wo offensichtlich Deckung betrieben wurde für polizeiliches Handeln durch Justizorgane, die hätten ermitteln und aufklären müssen. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit der unabhängigen Aufklärung? Also sicherlich durch Bürgeruntersuchungen, durch Komitees. Also es gibt ja Gruppen, die Informationen sammeln, etwa zum Fall Steve, der, wie gesagt, jetzt tatsächlich zur Staatsaffäre wird, insofern als es hätte sich ja der Innenminister dazu äußern können als Dienstvorgesetzter. Der Innenminister stand aber stumm dabei, als der Premierminister direkt sich dazu geäußert hat am Montagnachmittag. Daraufhin hat die Anwältin der Familie von Steve Meyer Kommissar gesagt, dadurch wird es zur Staatsaffäre. Also sicherlich ohne Aufklärung aus der Gesellschaft wird das im Apparat stecken bleiben. Das ist ja offensichtlich. Aber die Aktivität der Gesellschaft trägt dazu bei, dass da was rauskommt. Also da hat sich ja auch was getan. Im Falle von Christine Bradouin ist es die Familie. Sie war ja keine Demonstrantin und keine Aktivistin. Aber natürlich unterstützen Aktive, sei es aus der Gelbwestenbewegung, sei es aus den diversen sozialen Initiativen, die Familie in ihren Bemühungen. Es gibt auch kritische Presseberichte. Es ist nicht so, dass die Presse das nicht kritisch begleiten würde. Also die Presse hat durchaus auch zum Teil zumindest zur Aufklärung beigetragen. Aber ohne diesen Druck von außen wäre das im Ermittlungsapparat stecken geblieben, was aber nicht der Fall ist. Ja, und dann kommen wir noch nach Wien, Österreich. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig möchte nämlich Änderungen bezüglich der Kundgebung in Wien präsentieren. Er fordert darin weitreichende Einschränkungen, zum Beispiel zur Versammlungsfreiheit, und erklärt, dass die Verhandlungen dazu bereits laufen. Die Gespräche tut er jedoch ausschließlich mit der Polizei und der Wirtschaftskammer führen, und die Interesse der Zivilgesellschaft und die Einschätzung sind dabei nicht inbegriffen und spielen da auch keine Rolle. Inbegriffen da ist unter anderem, dass es feste Demo-Routen durch die Innenstadt geben soll, die dann auch nachher nicht mehr verhandelbar sind. Außerdem soll es mehrere Stadtkundgebungen geben, das heißt im Klartext

Das ist dieses Jahr auch ein Jubiläum, ist nämlich dann das 10-Jährige. So, dann kommen wir noch zum Klimacamp 10 im Rheinland. Das findet vom 15. bis zum 27.08.2019 statt in Erklenz. Dazu findet ihr auch Informationen online, und zwar www.klimacamp-im-rheinland.de. Da findet ihr alle Informationen, wie ihr da hinkommt, und genau, eigentlich alle Informationen auch zum Camp. Und zu guter Letzt wollen wir euch natürlich auch die Querfunkparty Querfunk-DJs empfehlen am 4. Oktober 2019 ab 21 Uhr. Eintritt ist frei im C10. Das ist in der Zähringer Straße 10 in Karlsruhe. Ja, und dann machen wir jetzt gleich einen krassen Übergang. Wir sind nämlich mal wieder ziemlich knapp mit der Zeit und verabschieden uns hiermit von euch und hoffen, ihr hattet eine interessante Sendung mit uns und ihr hört uns nächsten Monat wieder. Wir sprengen halt alle Rahmen. Schön, dass ihr zugehört habt. Ihr findet die Sendung zum Nachhören auf radioa.noblogs.org ab jetzt. Ja, du, findest du nicht, dass wir unseren Praktikanten ein bisschen zu schlecht behandeln als Anarchistinnen und Anarchisten? Ach nee, ich glaube, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ah, okay, dann lass uns in die Abendsonne reiten. Bella, ciao. Hallo? Ist da wer? Könnt ihr mal die Schranktür wieder aufmachen? Wollt ihr erfahren, wie das mit unserem Praktikanten ausging? Ob er im Studioschrank verhungert ist oder ob er in unserer nächsten Sendung auch wieder auftauchen wird? Dann schaltet ein, jeden zweiten Sonntag im Monat auf 104,8 MHz im Querfunk Radio A. Dort werdet ihr es erfahren. Bis das Dach zu schwanken beginnt.